wir werden dir nichts geben. Geh und zünde die Wüste an, geh und versteinere die See, wir werden dir nichts geben. Was unser ist, muss es bleiben. Kein Helmchen soll uns genommen werden, kein Stein uns entwendet, kein Tropfen Speichels entzogen. Schrei vor unserer Türe, brich nieder an unserer Schwelle, du wirst unseren eisernen Mündern keinen Seufzer entlocken. Ein jeder bewahre das Seine, so ist es gut.